19.30 Uhr. Deutschlandradio Berlin. Nachrichten. Immer wieder gibt es kleine, unabhängige Plattenlabel, die neue Stile kreieren und einen ganz bestimmten Sound prägen. Für den Soul der 60er Jahre und für den sogenannten Memphis Sound war es das Label Stax, das Künstler wie Booker T and the MGs, Otis Redding, Sam & Dave oder Carla Thomas bekannt gemacht hat. Einen Querschnitt durch das Programm von Stax Records und natürlich einige der Highlights hier und jetzt in den nächsten zwei Stunden im Soundcheck. Am Mikrofon ist Rainer Blome. Thomas und G-Wiz aus dem Jahre 1960. Mit dieser Platte begann die Geschichte des Stax-Labels in Memphis, Tennessee. Der Country-Fiddler Jim Stewart und seine Schwester Estelle Axton hatten das heruntergekommene Capitol-Kino in der East McLemore Avenue aufgekauft und in einen Komplex mit Aufnahmestudio und Büro umgewandelt. Ursprünglich hieß ihr Label Satellite, aber schon 1961 wurde es in Stax umgetauft. Stax entstand aus den zwei Anfangsbuchstaben der Nachnamen von Jim Stewart und Estelle Axton. Und Carla Thomas und William Bell waren die ersten beiden Stars des Stax-Labels. Carla Thomas hören wir zunächst alleine und dann gemeinsam einmal mit Otis Redding und dann mit William Bell. You made baby. You know I really don't want to help it. B-A-B-Y, baby. B-A-B-Y, baby. Whenever the sun don't shine, you throw out the lifeline. Then I get real close to you, and your sweet kisses see me through. Call me baby. When you squeeze me real tight, you know you make wrong things right. And I can't stop loving you, and I won't stop calling you baby. Baby, oh baby. Yeah. War der Stax-Sound anfänglich noch eine Mischung aus R&B, also Rhythm and Blues, wie das Soul damals noch hieß, sowie Country-Music und Rock'n'Roll, so wandelte er sich im Laufe der Zeit immer verstärkter in Richtung R&B. Und vor allem wurde er immer eigenständiger, ganz speziell und mit dem Label identifizierbar. Daran hatte ein fester Stamm von Musikern entscheidenden Anteil, dessen Bläsergruppe unter dem Namen The Marques und dessen Rhythmiker, angeführt von dem Orgelspieler und Pianospieler Booker T. Jones, als Booker T. and the MGs auch solistisch hervortraten. Von den Marques hörten wir bereits Last Night, hier kommt jetzt Booker T. and the MGs mit ihrem Hit Green Onions. Thank you. About a man who lived good, but didn't live too long. He was born in Macon, Georgia, a poor boy without a dime. He found his way to Memphis, singing these arms of mine. Otis Redding was his name. Without his soul for singing, the world won't be the same. Now he traveled on to Frisco, New York and abroad. Everywhere he sang, the people would applaud. One day he left Georgia, Wisconsin bound. But he didn't get to sing that night. The plane he was in went down. Otis Redding was his name. Without his soul for singing, this old world won't be the same. He was a soul music singer, the king of the Memphis sound. It makes me feel so sad, 'cause now he ain't around. He died with his guitar close to his hands, but his soul lives on today in the hearts of a million fans. Talking about Otis, Otis Redding was his name. Without his soul for singing, this old world won't be the same. Otis, Otis Redding was his name. His picture ought to be hung in the Music Hall of Fame. Otis, he was Das war nach William Bell und seinem Otis Redding gewidmeten Tribute to a King zum Schluss Steve Cropper mit der Gitarrenversion von With a Little Help from My Friends. Steve Croppers rhythmische Einschübe auf der Gitarre waren ein wichtiger Bestandteil des typischen Stax Sounds. Und der kam im Frühjahr 1967 erstmals nach Europa, und zwar gleich im Paket mit allen Stars von Stax. Die beiden Live-Platten von den Stax-Konzerten in London und Paris sind heute gesuchte Sammler-Raritäten. Hier ist ein Zusammenschnitt davon mit Eddie Floyd, dem Duo Sam & Dave und zweimal der wohl größte Star des Stax-Labels, nämlich Otis Redding, der einige Monate später im Dezember 1967 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Keep all these men. Feeling. But when she gets weary, try a little tenderness. Yes. Yeah. That's all you got to do now. I know she's waiting, just anticipating a thing that she'll never, never, never possess. No, no, no. But while she's there waiting, try just a little bit of tenderness. That's all you tell us got to do. No, no, no, no. And you say, now it might be a little bit sentimental. No, no. She has a reason, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. But the soft words, they are spoke so gentle, yeah. And it makes it easier to bear. Oh, she won't be better, no, no. And no, no, they don't forget it. Love is their home. Happiness, yes, yes, yeah, yeah, yeah, yeah. But it's all so easy. All you got to do is try. Yeah. Die Stax Revue live bei ihrer Europatour im Frühjahr 1967, zum Schluss mit Hold On, I'm Coming von Sam and Dave. Im Stax Studio in Memphis entstanden die folgenden Aufnahmen, bei denen wir mit Rufus Thomas, dem Erfinder solch ekstatischer Tänze wie The Dog oder The Funky Chicken, kennenlernen und dann mit Albert King, den einzigen Bluesmusiker des Stax Labels. Dog, just a walking bird dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk a dog. Come on now, come on, come on. I asked my mama for 15 cents. See the elephant jump the fence. He jumps so high, he touched the sky. Walking a dog, just a walking bird dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk a dog. Come on now, come on, come on. Mary, Mary, quite contrary, tell me, how does your garden grow? You got silver bells and you got cockle shells. Pretty maids all in a row, walking bird dog, just a walking bird dog. If you don't know how to do it, show you how to walk a dog. Come on now, come on, come on. Oh, oh, just a walking, just a walking. Just a walking. Oh yeah. If you don't know how to do it, I'll show you Booker T und die MGs beenden den ersten Teil vom Soundcheck hier im Deutschlandfunk. Mehr vom Stax-Label nach den Nachrichten um 2:05. Deutschlandfunk. Sie hören das Informationsprogramm im Deutschlandradio.